Then the kingdom of heaven will be comparable to 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were prudent. Denn es wird mit dem Reich der Himmel sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und ausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren klug und 5 töricht. 5 were foolish, the Greek word is moros. Das töricht heißt im Griechischen moros. We get the English word moron. Und davon kommt das englische Wort moron. 5 were morons. 5 waren eben töricht. That's like a technical name for a slow thinker. Das ist der technische Name für einen langsamen Denker. But it's become a kind of a mock word now. You call someone a moron. Das heißt, es ist ein Spottwort, wenn man jemanden einen Moron nennt. But it means a slow thinker. Aber das ist jemand, der langsam someone denkt. Who can't seem to put his thoughts into action. Jemand, der nicht wirklich seine Gedanken umsetzen kann. And 5 of them were prudent. 5 von denen waren aber sehr eifrig. They were wise. Weise. For when the foolish took their lamps, they took no oil with them. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen aber ohne Öl mit sich. But the prudent took oil in their flasks along with their lamps. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Now while the bridegroom was delaying, they all got drowsy and began to sleep. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. And here's our verse for tonight. Und hier kommt der Vers für heute Abend. But at midnight, um Mitternacht aber there was a shout. Kam ein Geschrei. Be interesting if the Lord returned on New Year's Eve at midnight. Es wäre interessant, wenn der Herr wiederkommen würde am Neujahrsnacht. This is my guess. Das ist vielleicht meine Vermutung. Yeah. He's going to return at midnight. Er wird zu Mitternacht kommen. In 24 segments. In 24 Segmenten. He's going to go right around the world. Er wird durch die Welt gehen. At midnight. Wird immer genau um 24 Uhr in der jeweiligen Zeitzone erscheinen. The rapture of the church will be in will be at midnight in every und die Entrückung der Gemeinde wird immer eben in den 24 Stunden der Mitternacht der ganzen Welt sein. Das ist eine Theorie. I wonder what people are doing at midnight. Ich frage mich, was heute Leute zu Mitternacht tun. Where people will be drunk around the world. Ob sie betrunken sind um die Welt. What will people be doing at midnight? Was sie zu Mitternacht tun. At midnight there was a shout. Zu Mitternacht war jedoch ein Geschrei. Behold the bridegroom. Siehe der Bräutigam. Come out to meet him. Geht aus, geht ihm entgegen. Then all those virgins rose and trimmed their lamps. Da standen alle Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. The foolish said to the prudent, give us some of your oil. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl. For our lamps are going out. Denn die Lampen erlöschen. But the prudent answered, no, there will be not enough for us. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa genug für uns und für euch wäre. Go instead to the dealers and buy some for yourselves. Geht aber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. While they were going away to make the purchase, the bridegroom came. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam ihnen entgegen. And those who were ready went in with him to the wedding feast. Bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeit. And the door was shut. Und die Tür wurde verschlossen. Just real quick for us tonight. Für uns heute Abend. The oil can represent different things like the Holy Spirit. Das Öl kann unterschiedliche Dinge wie den Heiligen Geist. There's also a prophetical meaning here that involves Israel. Ist auch eine prophetische Bedeutung, die Israel involviert. But the oil is something that we can decide to take with us or not. Aber wir können uns entscheiden, dieses Öl mitzunehmen oder nicht. Some people say, well, it's believers and non-believers. Manche Leute sagen, es ist Gläubige und Ungläubige. They never receive the Holy Spirit, so they're not saved. Die haben den Heiligen Geist nicht empfangen, wenn sie nicht gerettet waren. And then at the end he says, I didn't know you, verse 12. Und in Vers 12 sagt er, ich kannte euch nicht. But the word no is not the normal word for no, it's a different word. Aber dieses Wort kennen ist nicht das normale Wort für kennen. And he actually says, I don't honor you. Und das heißt eigentlich, ich ehre euch nicht. So it has a very good application to the believer. Hat das also eine große Bedeutung für den Glaubenden? What is it that I can't give to my brother? Was ist es, was ich meinem Bruder nicht geben kann? When I'm standing there before the Lord, wenn ich vor dem Herrn stehe, when suddenly I'm approached or I'm confronted with the return of the Lord, wenn ich plötzlich mit der Gegenwart des Herrn konfrontiert bin, and maybe we begin to see the situation in Israel escalate to such a point, und wir sehen vielleicht dann die Situation in Israel eskalieren, that that every day in the newspaper we're just reading Bible prophecy. Und jeden Tag in den Tageszeitungen lesen wir Bibelprophezeiungen. We read about the 666, the computer chip and all wir that. Wir lesen über den Computerchip und die Zahl 666. And we've already got that, all kinds of newspaper clips about the chip going into the right hand and und all that. Und es geht also schon alle möglichen Nachrichten darüber. And we see the day approaching. Und wir sehen, wie sich der Tag ankündigt. And some people are preparing oil and some are not. Und manche bereiten Öl vor und andere nicht. There's believers who are getting ready and there's believers who are not. Es gibt Gläubige, die sich vorbereiten und manche eben nicht. And suddenly we'll be confronted with the Lord's return. Und plötzlich werden wir konfrontiert mit der Wiederkunft des Herrn. What if Russia attacks Israel? Was ist, wenn Russland Israel attackiert? Like it says in the book of Ezekiel. So wie steht im Buch Ezekiel. The army from the north will come upon Israel. Und die Armeen des Nordens werden sich gegen Israel wenden. A mighty army will come down. Eine mächtige Armee wird sich. What if Russia attacks Israel this year? Was ist, wenn Russland Israel angreift? And suddenly we're confronted with the end times, like wow. Und plötzlich sind wir mit den Endzeiten konfrontiert. And suddenly there's the united the old Roman Empire suddenly comes together. Und plötzlich wird sich das alte römische Reich erheben. A ruler steps forward and we're like, wow! Und ein Herrscher kommt hervor. Is that Antichrist? Das der Antichristus? Wow! It's happening. Es passiert. Yeah, it's happening. Es passiert. Let's look up. He's coming. Lass uns nach Christus ausschauen. I'm not ready. Ich bin nicht bereit. Well, gotta get ready. Dann musst du dich bereit machen. Go out and buy. You have to purchase some du musst oil. Was Öl kaufen. And this oil und dieses Öl für uns heute represents the word that we hide in our heart. Das Wort, das wir in unserem Herzen verstecken. It was placed in the flask. Es wurde in eine Flasche versteckt. It was brought along. Es wurde mitgebracht. Psalm 119:11, I hide thy word in my heart. Psalm 119:11, ich verstecke dein Wort in meinem Herzen. Colossians 3:16. Und in Kolosser 3:16. Let the word of Christ dwell richly in your heart. Lass das Wort Christi reich in deinem Herzen wohnen. Right, this oil represents my relationship to the Lord. Und dieses Öl offenbart meine Beziehung zum Herrn. My experience with the Lord. Meine Erfahrung mit dem Herrn. My experience of his faithfulness. Meine Erfahrung seiner Treue. The testing of his word in my heart. Die Prüfung seines Wortes in meinem Herzen. And suddenly we're face to face with the reality of his second coming. Und plötzlich sind wir Angesicht zu Angesicht mit der Realität seines zweiten Kommens. And we're not ready. Und wir sind doch nicht bereit. The oil runs out. Und das Öl läuft uns aus. The situation is overwhelming. Und die Situation wird überwältigend. Fear is in the heart. Furcht ist im Herz. Oh no. I'm so frightened. Habe Angst. Well, why should you be? The Lord is returning. Warum solltest du denn daher kommen? Comfort one another with these words. Und es steht, dass wir uns einander ermutigen sollen. I don't understand mit diesen Worten. These things. Ich verstehe diese Dinge nicht. Well, you should go buy some oil. Dann kaufe Öl. You should go to Bible school. In die Bibelschule go to the dealers and buy some oil. Geh hin zu den Verkäufern und kauf. Go to the Bible college director and register, get some oil. Geh zum Bibelschuldirektor und kauf hopefully dir Öl. It's not too late, you know? Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Register for Bible school. Oder für die Bibelschule anmelden. But maybe he'll come back before your Bible school even starts. Vielleicht kommt er, bevor die Bibelschule überhaupt anfängt. Hiding the word in my heart. Das Wort in meinem Herzen verstecken. Because he will judge us by every word that has come from his mouth. Denn wir werden gerichtet nach jedem Wort, das kommt von seinem Mund. I remember 27 years ago. Vor 27 Jahren. On New Year's, where I was. Zu Neujahr, wo ich war damals. Before I was a Christian. Bevor ich Christ wurde. I thank God I'm not there tonight. Und ich danke Gott, dass ich dort heute nicht bin. I thank God that the last 26 years. Und ich danke Gott, dass die letzten 26 Jahre. I had the privilege. Habe ich das Privileg gehabt. Praying in the new year. Das neue Jahr mit Gebet zu willkommen. So that's what we'll do tonight.